Poste jetzt gerade eben mal im öffentlichen Chat zwei Punkte noch, bevor ich anfange, mich kurz vorzustellen und dann in das Thema einzusteigen. Das eine ist ein Link auf die Homepage der FAU Düsseldorf, das ist das Syndikat, in dem ich Mitglied bin, weil wir da ganz aktuell eine Information hochgestellt haben zum Thema FFP2-Masken und Hartz IV. Da gab es nämlich gestern bzw. vorgestern eine wichtige Gerichtsentscheidung. Und wenn ihr Leute kennt, die Hartz IV bekommen, dann könnt ihr ihnen diesen Link schicken und sie informieren, weil das kann bedeuten, dass sie entweder kostenlos FFP2-Masken vom Jobcenter zur Verfügung gestellt bekommen oder Geld bekommen können, zumindest. Dieser Antrag, da gibt es auch einen Musterantrag und das lohnt sich, zumindest den zu stellen. Das zweite und dritte, was ich hier noch hingestellt habe, ist meine Kontakt-E-Mail-Adresse. Also wenn ihr nachher noch Fragen habt, die wir während des Vortrages und vielleicht auch in der anschließenden Diskussion noch nicht klären konnten oder die ihr da vielleicht noch gar nicht entwickelt habt, sondern die euch erst später kommen, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben und dann da noch nachfragen und dann helfe ich, soweit ich das kann, da gerne weiter. Und das Letzte ist eine Kontoverbindung. Alle Veranstaltungen kosten Geld. Ich selbst kriege nichts. Wenn ihr was überweisen wollt an die FAU Düsseldorf, weil ihr solche Veranstaltungen gut findet, dann könnt ihr das an diese Kontoadresse machen. Das Café Noir ist sicherlich auch froh über Spenden. Da wird Alge vielleicht nachher nochmal was schreiben, wie ihr da unterstützen könnt finanziell, wenn das vom Café Noir gewünscht ist. Ja, kurz zu mir. Ich bin der Rudi. Ich bin Mitglied in der Freien Arbeiterunion in Düsseldorf und da im Allgemeinen Syndikat. Das ist einfach die Gewerkschaft für alle Berufe bei uns in der Stadt. Das bin ich jetzt schon seit mehreren Jahren und seit mehreren Jahren halte ich Vorträge zum Thema Anarchismus, Anarchosyndikalismus, aber auch zu Themen wie individuelles Arbeitsrecht, kollektives Arbeitsrecht und jetzt eben halt auch speziell zum Thema Pandemie und Arbeitsrecht und wie sieht das eigentlich aus, was hat sich eigentlich verändert. Diesen Vortrag halte ich zum ersten Mal, auch in diesem Format. Deswegen bin ich da ein bisschen unsicher und ihr seid auch ein bisschen mein Experimentierfeld jetzt dafür. Ich hoffe, dass das aber ganz gut klappt und ich mit den Folien, die ich vorbereitet habe, euch etwas an die Hand gegeben habe, das euch hilft, dem Vortrag folgen zu können und euch Notizen zu machen. Alle, die das wollen, die können diese Folien hinterher bekommen. Ich werde die dem Café Noir zur Verfügung stellen. Und dort könnt ihr dann anfragen und euch die per E-Mail zuschicken lassen können. Gut, dann würde ich jetzt mal anfangen und erzählen, worum es geht. In der Ankündigung haben wir ja schon geschrieben, dass wir einige Fragen klären wollen. Da wirklich alles im Fluss ist und sich ja ähnlich häufig ändert, auch in der Arbeitsrechtssituation, wie in allen anderen Corona-Bestimmungen, die wir seit letztem Jahr haben, halte ich diesen Vortrag relativ grobkörnig. Das heißt, es wird vielleicht das ein oder andere geben, was ich jetzt im Vortrag selber nicht direkt beantworte. Bitte habt keine Scheu, stellt mir hinterher die Fragen dazu. Und wenn ihr unterwegs irgendwann einen Begriff, den ich benutze, vielleicht nicht versteht, wenn ich zum Beispiel sowas wie Akkommodationsregime sage und ihr denkt, oh, was ist denn das? Dann meldet euch direkt im Chat, damit der Alge das sieht. Der würde mich dann unterbrechen und dann würde ich solche Begriffe dann nochmal erklären. Ich hoffe, das kommt aber nicht vor. Ich fange mal zuerst mit einer der wichtigsten Punkte an, nämlich der Kündigung, die ja viele Beschäftigte in den letzten Monaten durchaus bekommen haben. Und zwar oft auch mit der Begründung eben halt der Pandemie, weil die Läden schließen sollten, weil es keine Einnahmen mehr gab oder sonst etwas. Da ist wichtig zu wissen, dass das Kündigungsschutzgesetz und das bürgerliche Gesetzbuch nicht außer Kraft gesetzt worden sind. Warum diese beiden? Der Hintergrund ist, in Deutschland gibt es kein Arbeitsrecht in dem Sinne. Viele Staaten haben das Arbeitsrecht kanonisiert, das heißt, alles, was das Arbeitsrecht bestimmt, in einem Gesetzbuch zusammengetan und da würde man dann das Arbeitsrecht drin finden. Das gibt es in Deutschland nicht. Es gibt in Deutschland ganz viele Gesetze, die irgendetwas mit Arbeitsrecht zu tun haben, die aber verteilt sind über viele Gesetze. Zum Beispiel die Kündigung im Kündigungsschutzgesetz ist dort geregelt. Aber es gibt eben halt auch Vorschriften aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, die zum Thema Kündigung wichtig sind. Und deswegen ist das in Deutschland alles ein bisschen komplizierter. Grundsätzlich ist das aber so, dass eine Kündigung sozial gerechtfertigt sein muss, beziehungsweise dass es sachliche Gründe für eine Kündigung braucht. Die können in einer Person liegen oder eben halt auch in der wirtschaftlichen Situation. Das könnte dann wäre dann die sogenannte betriebsbedingte Kündigung. Die Pandemie ist als solches aber nicht automatisch so ein Grund, sondern das müsste, wenn, dann schon speziell formuliert werden. Was es gab in den letzten 12 Monaten, sind eine Reihe von Kündigungen, die aber auch schon wieder von Arbeitsgerichten einkassiert worden sind. Weil zum Beispiel der starke Umsatzrückgang eben halt kein von den Arbeitsgerichten akzeptierter Grund für eine betriebsbedingte Kündigung ist. Ihr müsst euch diese lange Nummer hier nicht aufschreiben, ich erkläre aber kurz, was das ist. Hier steht Arbeitsgericht Berlin, dann steht das Datum, an welchem die Entscheidung gefallen worden ist und dann die verschiedenen Aktenzeichen der Prozesse. Und da würde dann, damit würdet ihr diese Gerichtsentscheidung finden und könntet sie im Wortlaut auch nachlesen, wenn ihr das im Internet googelt oder beim Arbeitsgericht in Berlin nach diesen Akten nachfragen würdet. Also, es gab schon diese Versuche, genau damit, mit diesen Begründungen Leute zu entlassen. Die sich gewehrt haben und vors Gericht gegangen sind, haben zumindest in Berlin mehrfach das zurückdrängen können und mussten weiter beschäftigt werden. Dann gibt es einen weiteren Fall, der das ein bisschen komplizierter macht, nämlich wenn der Betrieb Kurzarbeit angemeldet hat. Zum Thema Kurzarbeit sage ich später im Vortrag nochmal was. Die Kurzarbeit ist dafür da, dass der Betrieb quasi vor der Pleite gerettet wird und ist immer so ein Übergangsmittel. Das heißt, Kurzarbeit passiert nur dann, wenn klar ist, nach einer gewissen Zeit kommt man wieder in die schwarzen Zahlen. Und deshalb rechtfertigt Kurzarbeit eben nicht die betriebsbedingte Kündigung. Und deswegen kann man da relativ gut vorgehen. Wenn du also in einem Betrieb arbeitest, der Kurzarbeit angemeldet hat, und das muss nicht mal für dich persönlich sein, sondern das können auch Leute in anderen Abteilungen sein, die davon betroffen sind, dann ist das auf jeden Fall immer schon mal ein guter Hinweis darauf, dass man dich nicht einfach so betriebsbedingt kündigen kann. Jetzt noch ein Wort zu Gerichten. Ich komme da eventuell später noch mal etwas genauer drauf. Ihr kennt das alte Sprichwort, auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Das sagt eigentlich nichts anderes aus, als es gibt keine Gewissheiten. Man kann vor Arbeitsgerichten gewinnen oder verlieren und man steckt da relativ wenig drin. Also wenn ich euch Hinweise auf Urteile gebe, sind das tatsächlich nur Hinweise und keine Garantien. Arbeitsgerichte können nämlich auch das genaue Gegenteil beschließen, bis es irgendwann mal im Landesarbeitsgericht oder im Bundesarbeitsgericht entschieden ist und dann quasi zu das geworden ist, was man die herrschende Meinung nennt. Soweit sind wir hier an diesen Punkten aber noch nicht. Eine andere Frage, die immer wieder aufgetaucht ist, gerade am Anfang der Pandemie, war die Frage, ob der Boss einfach so Betriebsferien anordnen kann. Betriebsferien, das wisst ihr vielleicht, sind Ferien, die vom Boss quasi formuliert werden. Und der sagt, zwischen Weihnachten und 2. Januar, also zwischen 23. Dezember und 2. Januar, mache ich den Betrieb komplett zu. Und da müssen dann alle Arbeiterinnen und Arbeiter zwangsläufig in Urlaub gehen. Sprich, alle Arbeitstage, die in diesem Zeitraum fallen, sind dann Urlaubstage, die genommen werden müssen. Solche Betriebsferien kann der Boss zumindest mit der Begründung der Pandemie theoretisch nicht einfach so anordnen. Das konnte er letztes Jahr nicht und das kann er auch dieses Jahr eigentlich nicht. Wenn ihr in einem Betrieb seid, wo es einen Betriebsrat gibt oder eine Personalvermittlung, dann müssen die Betriebsferien koordiniert sein und abgesprochen und vereinbart sein, vor allen Dingen zwischen dem Betriebsrat bzw. der Personalvereinigung und der Firma. In Betrieben, wo es den Betriebsrat nicht gibt oder eine Personalvertretung, darf der Boss das auch nicht einfach so anordnen, sondern er muss ausreichend Vorlauf lassen. Das heißt, das kann das schon mal nicht kurzfristig machen. Sagen so, wir haben Februar, im März machen wir einen Monat lang Betriebsferien. Das geht nicht. Allerdings ist dieser Begriff ausreichend Vorlauf juristisch nicht näher definiert. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht sagen, ah, okay, ich kann mich darauf verlassen, der muss mindestens 3 Monate vorher Bescheid sagen oder mindestens 6 Monate vorher Bescheid sagen. Das steht so nicht eindeutig fest. Dann darf der Chef das nur nach billigem Ermessen machen. Auch dieses billige Ermessen ist so ein Gummibegriff, der nicht näher definiert ist. Auch da gibt es verschiedene Dinge, die da zu berücksichtigen sind und die es euch erleichtern oder erschweren, euch dagegen zu wehren. Ein wichtiger Punkt ist, wenn der Chef Betriebsferien anordnet und er tut das mit diesem sogenannten ausreichenden Vorlauf und er tut das nach dem billigen Ermessen, dann muss aber trotzdem noch genug Resturlaub zur freien Verfügung bleiben. Auch dort gibt es keine eindeutige Vorschrift, die sagt, was denn genug Resturlaub ist. Ihr könnt euch grob orientieren an mindestens 50%. Aber das ist halt nur eine grobe Orientierung. Es gibt kein Gesetz, keine Verordnung, wo so etwas drinsteht. Und so etwas müsste man im Zweifelsfall dann eben halt auch von einem Arbeitsgericht zum Beispiel klären müssen. Noch ein wichtiger Punkt. Auch jetzt werde ich viel von Arbeitsgerichten erzählen und Gesetzen natürlich. Am Ende werde ich aber auch nochmal speziell darauf gucken, was können wir eigentlich als Arbeiterinnen, als Arbeiter, als Kolleginnen und Kollegen selber tun. Das ist nämlich auch gar nicht wenig. Hier jetzt aber erstmal nur die rechtlichen Hintergründe und juristischen Möglichkeiten. Bei diesen Betriebsferien sind auch immer die sogenannten Belange der Arbeiterin zu berücksichtigen. Auch das ist nicht näher definiert. Da geht es aber auch darum, bestimmte Sachen wie Kinder und Betreuungssituationen mit Kindern anzuschauen. In der Regel auch solche Sachen wie Pflege von Angehörigen und. Also es gibt verschiedene Dinge, die da berücksichtigt werden sollen. Aber das ist nicht mehr definiert, wie stark und in welche Form das berücksichtigt werden muss. Am Ende ist es halt so, dass Betriebsferien einseitig einfach so wildwestmäßig anzuordnen nicht zulässig ist. Die Vorschriften, wie das der Boss machen kann, sind aber sehr schwammig und ein bisschen wischiwaschi formuliert. Das ist auch durchaus so eine Absicht dahinter. Und im Zweifelsfall muss man sich entweder selbst wehren, also kollektiv wehren, oder eben halt vor das Arbeitsgericht gehen und sich dort juristisch wehren. Und das ist dann eben halt auch immer so eine Möglichkeit. Oder eben halt, es gibt einen Betriebsrat oder eine Personalvertretung und die vereinbaren das. Dann könnt ihr, wenn es schlecht läuft, wirklich auch am Arsch sein. Sprich, wenn sich der Boss hinsetzt und der Betriebsrat stimmt zu, und dann kann es passieren, dass, weiß ich nicht, Anfang Februar oder Anfang März man sich trifft und sagt, okay, im April machen wir einen Monat Betriebsferien. Das könnte hinhauen. Ja, dann wäre das halt so. Und das ist dann auch individualrechtlich schwerer oder anders zu knacken. Da müsste man dann andere Wege gehen. Zum Beispiel von 4 Wochen Betriebsferien, das wäre natürlich relativ leicht knackbar. Unter dem Punkt, es muss genug Resturlaub zur freien Verfügung bleiben. Wie sieht das aus mit Überstunden, mit dem Urlaub oder mit dem Zeitkommen? Die Pandemie hat ja dazu geführt, dass viele Läden weniger zu tun haben oder viele Betriebe weniger zu tun haben. Und die Bosse schauen dann natürlich, wie können sie diese Unterbeschäftigung aus ihrer Sicht am besten kostensparend irgendwie abwälzen auf die Arbeiterinnen und Arbeiter. Und deswegen kommen einige natürlich auf die Idee und sagen, ja, du hast doch noch Urlaub, in den schicke ich dich jetzt. Damit ich, also zum Beispiel jetzt noch, damit ich im Sommer dann, wenn die Pandemie wieder abgeflacht ist, dich halt wieder voll und ganz einsetzen kann und du nicht im Sommer auf die Idee kommst, irgendwo nach Malle zu fahren und Urlaub zu haben. Da ist auch wieder ganz wichtig, ganz grundsätzlich kann euch der Boss nicht gegen euren Willen in den Urlaub schicken. Also Urlaub ist immer etwas, da müsst ihr zustimmen, beziehungsweise den müsst ihr selber anmelden. Und dann kann der Boss nicht sagen, so jetzt machst du Urlaub vom 1.3. bis zum 15.3. Das kann er nicht tun. Aber falls ihr Überstunden habt, dann kann er tatsächlich von euch verlangen, diese abzufangen. Das liegt daran, dass Überstunden von der Idee her immer möglichst zeitnah durch Freizeit ausgeglichen werden sollen. So sieht das Gesetz eigentlich vor. Habt ihr also noch Überstunden, dann ist dann die Pandemie ein guter Anlass für den Boss zu sagen, so jetzt feiert ihr die ab. Das geht also auf jeden Fall. Was wiederum nicht einfach so funktioniert, ist, wenn ihr Zeitkonten habt, dass ihr dort einfach so jetzt Minusstunden ansammelt. Oder dass der Boss, wenn ihr jetzt keine Zeitkonten habt, auf die Idee kommt, trotzdem zu sagen, ihr sammelt jetzt Minusstunden an, so als ob ihr Zeitkonten hättet. In beiden Fällen geht das nicht. Und zwar deshalb, weil die Börse das nicht einseitig tun dürfen. Was passieren kann, ist, wenn ihr tarifvertragliche oder arbeitsvertragliche Regelungen habt, wo Arbeitskonten drin auftauchen und dort beschrieben werden und drin steht, wie viele Minusstunden gegebenenfalls aufgebaut werden können und in welchem Zeitraum die abgearbeitet werden sollen, beziehungsweise die dann verfallen und all solche Geschichten. Dann wäre das tatsächlich eine Möglichkeit, dass der Chef sagt, okay, wir haben ja diese Arbeitszeitkonten, wir haben das, wir haben diese und jene Regelung, die sind schon da. Ich benutze die jetzt zur Überbrückung der Pandemie, zumindest von den Stunden, die Ihnen da zur Verfügung stehen, die geregelt sind. Dann könnte das passieren. Also hoffe ich, dass ihr das nicht habt. Allerdings sind Zeitkonten tatsächlich etwas, was in den letzten Jahren immer stärker um sich gegriffen hat und eingeführt worden ist, weil es zur sogenannten Flexibilisierung beigetragen hat, also aus der Sicht der Bosse natürlich, weil man mit diesen Zeitkonten sagen konnte, okay, du bekommst dein monatliches Gehalt und wenn ich eine sogenannte Auftragsspitze habe, dann kann ich dich eben halt auch statt 8 Stunden mal 10, 11 oder 12 Stunden arbeiten lassen, du häufst eben halt Überstunden an. Ich muss für diese Überstunden weniger oder gar keine Zuschläge bezahlen. Hinterher baust du die wieder ab durch Freizeitausgleich, wenn ich nämlich sowieso nichts für dich zu tun habe. Ja. Deswegen ist das ein Mittel, was die Chefs sehr gerne eingeführt haben. Ein anderer Punkt ist die Frage, ob man einfach so nach Hause geschickt werden kann. Ich habe die mal aufgesplittet in 3 verschiedene Punkte. Nämlich, was ist, wenn der Boss mich nach Hause schickt, weil er meint, dass ich krank bin oder weil er vermutet, dass ich krank sein könnte oder weil der Boss will, dass ich von zu Hause aus arbeite. Wenn ihr nach Hause geschickt werden sollt, weil der Chef denkt, ihr werdet krank. Hier auf der Folie habe ich das jetzt mal dargestellt an dem Punkt mit dem Coronavirus. Aber das trifft eigentlich auch auf alle anderen Krankheiten zu. Wenn der Chef begründete Anhaltspunkte hat, dass jemand krank ist, dann kann er diese Person nach Hause schicken. Dazu ist er sogar im Sinne der Fürsorgepflicht sogar verpflichtet. Und zwar nicht nur der Fürsorgepflicht gegenüber dem kranken Arbeiter oder der kranken Arbeiterin, sondern auch gegenüber der Kolleginnen und Kollegen, die nicht angesteckt werden sollen, also deren Gesundheit nicht gefährdet werden soll. Wenn du dann krank bist, dann kann er natürlich auch nicht von dir verlangen, dass du von zu Hause aus arbeitest und du bekommst deinen Lohn, zumindest für die ersten 6 Wochen, voll weiter, nämlich weil das Entgeltfortzahlungsgesetz im Krankheitsfall greift und euer Lohn läuft einfach weiter. Das kennt ihr hoffentlich aus den Betrieben, in denen ihr arbeitet, wenn ihr krank seid. Dann gebt ihr einen gelben Schein ab, dass ihr AU seid, also arbeitsunfähig seid, und ihr bekommt aber euren Lohn ganz normal. Das trifft auch hier zu. Wenn der Boss allerdings nur vermutet, dass ihr krank sein könntet, hier jetzt speziell unter dem Aspekt Corona, das geht aber auch für andere Krankheiten, dann kann er euch auch nach Hause schicken. Aber du bist ja nicht krank und natürlich bist du auch arbeitswillig. Das heißt, der Chef setzt sich selbst in den sogenannten Annahmeverzug. Also das heißt, er nimmt deine Arbeitskraft nicht an, die du ihm verkauft hast. Das ist seine Entscheidung, das nicht zu tun. Und deshalb muss er weiter deinen Lohn bezahlen. Das ist im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Du kannst dann natürlich nach Hause gehen. Theoretisch könntest du auch von zu Hause aus arbeiten. Je nachdem, was du für einen Beruf hast, ist das ja sogar möglich. Und dann wäre für dich Homeoffice gegebenenfalls die Alternative, wenn dein Chef dir das vorschlägt. Wenn der Chef dir das nicht vorschlägt und dich einfach nur so nach Hause schickt, dann ist soweit auch erstmal in Anführungsstrichen alles in Ordnung, weil er ein Annahmeverzug ist, er muss einfach weiter bezahlen. Hier gilt dann auch nicht diese 6-Wochen-Regel wie beim Krankheitsfall, weil du bist ja nicht krank. Das heißt, wenn du länger als 6 Wochen zu Hause bleibst, weil der Chef sagt, bleib zu Hause, dann muss er trotzdem den vollen Lohn weiter bezahlen. Bei einer Krankheit, wenn jemand von euch schon mal so lange krank war, dann wisst ihr, nach 6 Wochen zahlt das nicht mehr der Boss, sondern das zahlt dann die Krankenkasse, die zahlt dann ein sogenanntes Krankengeld und das ist niedriger als der Lohn, den man hat. Und dann muss man damit halt auskommen. Wenn er aber nur will, dass du zu Hause, von zu Hause aus arbeitest, aus Vorsichtsgründen, ja, dann kann er das nicht machen, weil der Boss nicht über deinen privaten Wohnraum verfügen darf. Da darf er nicht eingreifen. Was er machen muss, jetzt per Gesetz bzw. per Verordnung, ist, er muss Homeoffice anbieten und er muss auch schauen, dass er Homeoffice möglich macht. Also von der Arbeitsorganisation her, gegebenenfalls auch ein bisschen von den Arbeitsinhalten. Je nachdem, was ihr für einen Beruf habt, geht das natürlich nicht. Also du kannst als Zimmerer oder als Stahlgießerin schlecht von zu Hause aus arbeiten, auch als Autobauerin oder als Bäckerin funktioniert das nicht. Aber bei den zahlreichen Bürojobs, die es gibt, da gibt es vieles, was man auch von zu Hause aus erledigen kann, wenn das entsprechend organisiert ist. Aber das kann er nicht einfach einseitig anordnen und einfach so machen. Dafür müsste er deine Bereitschaft und deine Zustimmung haben. Zum Thema Homeoffice sage ich aber später nochmal etwas. Auch eine spannende Frage, die aufgetaucht ist, immer wieder, ist, ob der Boss einfach aufhören darf, den Lohn zu zahlen, wegen der Pandemie. Das ist ja so eine Idee, die tatsächlich einige Chefs hatten. Und der Hintergrund ist natürlich immer der, ich habe kein Einkommen, also sprich, ich generiere gerade keinen Mehrwert, also muss ich an Kosten sparen. Ein Kostenpunkt sind natürlich auch immer die Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter. Solange der Betrieb irgendwo nicht auf dem eigenen Betriebsgelände ist und nur Unterhaltskosten zahlt, sondern noch Pacht zahlen muss an einen Eigentümer für Grund und Boden, dann ist der Arbeiter, die Arbeiterin quasi immer das schwächste Glied in der Kette und dann versucht er halt da zu sparen. Aber auch hier ist das so, dass die Pandemie kein Grund dafür ist, keinen Lohn mehr zu zahlen. Und auch dann nicht, wenn er nicht genug Arbeit für dich hat. Es greift hier immer dieser Punkt, diesen Annahmeverzug. Solange die Arbeiterinnen und Arbeiter gesund sind, stellen sie ihre Arbeitskraft zur Verfügung. Und die muss der Arbeitgeber annehmen, der Boss muss die annehmen. Und in dem Moment, wo er die Arbeit nicht annimmt, weil er angeblich nichts hat, um die Arbeitskraft einzusetzen, muss er aber trotzdem zahlen. Das ist gesetzlich quasi das unternehmerische Risiko, was er trägt. Auch im Fall von staatlich angeordneten Betriebsschließungen darf die Lohnzahlung nicht einfach so eingestellt werden. Dazu sage ich aber später nochmal etwas ausführlicher, etwas mehr. Also auch eine staatlich angeordnete Betriebsschließung ist kein Grund, aufzuhören, Lohn zu bezahlen. Ein großes Thema ist die Kurzarbeit. Ich weiß nicht, ob von euch gerade jemand in Kurzarbeit ist oder vorher schon mal in Kurzarbeit war oder jemanden kennt, auf den das zutrifft. Früher war Kurzarbeit etwas, das war zeitlich sehr eng begrenzt. Das wurde direkt am Anfang der Pandemie aber geändert. Die Kurzarbeit wurde ausgeweitet, zeitlich ausgeweitet, um als Mittel und als Instrument funktionieren zu können. Wichtig ist, zu wissen, dass die Kurzarbeit ein staatliches Instrument ist. Und zwar nicht für die Arbeiterinnen und Arbeiter, sondern hauptsächlich, um die Bosse vor der Pleite zu halten. Damit die Firmen eben halt nicht in Insolvenz gehen. Dafür ist Kurzarbeit geschaffen worden. Deshalb muss die Kurzarbeit auch bei der Bundesagentur für Arbeit beantragt werden. Und zwar nicht von euch, sondern von den Bossen selbst. Die müssen begründen, warum und gegebenenfalls auch für wie lange sie Kurzarbeit haben wollen und auch in welchem Rahmen. Also ob sie die Kurzarbeit für 10 Wochenstunden einführen, für 50 Wochenstunden oder ob sie die Arbeiterinnen und Arbeiter sogar auf 0 Stunden runtersetzen, das ist die sogenannte Kurzarbeit 0. Sie müssen das nicht für den gesamten Betrieb einheitlich machen, sondern sie können jedem Arbeiter, jeder Arbeiterin oder jeder Abteilung unterschiedliche Stunden da quasi veranschlagen. Und sie können auch Abteilungen oder einzelne Arbeiterinnen und Arbeiter haben, die überhaupt keine Kurzarbeit haben. Das geht auch. Aber wie gesagt, das muss eben halt genehmigt werden, schlussendlich von der Bundesagentur für Arbeit. Wenn das angemeldet ist, dann zahlt ein Teil des Lohnes der Staat, sprich die Nettosteuerzahlerinnen, also wir, die Arbeiterinnen und Arbeiter, weil wir sind diejenigen, die das meiste Geld in die Staatskassen hineinspülen. Und von da aus wird das dann bezahlt. Und das Kurzarbeitergeld bekommen allerdings nur diejenigen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und vor Beginn der Kurzarbeit nicht im Urlaub oder Urlaub waren oder Krankengeld erhalten haben. Also auch das muss dann berücksichtigt werden bei der Anmeldung des Arbeitergeld. Das Kurzarbeitergeld wird natürlich nur für die ausgefallenen Arbeitsstunden gewährt. Und bei Arbeiterinnen, die mindestens ein Kind haben, beträgt es im Moment 67%. Bei Arbeiterinnen ohne Kind ungefähr 60%. Und seit dem März 2020, ab dem vierten Monat, dann 77 bzw. 70%. Und ab dem siebten Monat 87% bzw. 80% in der Differenz zum bisherigen Nettogehalt. Das sind Änderungen, die jetzt erst eingeführt worden sind. Und diese gelten erst einmal nur bis zum 31. Dezember 2021. Das heißt, ihr habt also da diverse Lohneinbußen dann zu befürchten, wenn ihr in Kurzarbeit seid, mit denen ihr umgehen müsst. Die gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung und solche Geschichten, sowie betriebliche Unfallversicherung und so weiter und so fort, das bleibt alles bestehen. Darauf hat die Kurzarbeit überhaupt keinen Einfluss. Also da bleibt alles wie bisher. Krankheit in der Kurzarbeit, auch da ist alles so wie immer. Wenn ihr jetzt in der Kurzarbeit null seid, dann habt ihr Anspruch auf ein Krankengeld in Höhe des jeweiligen Kurzarbeitergeldes, das der Boss quasi bezahlt, der geht dann in die Vorkasse und holt sich das dann von der Krankenkasse zurück. Und bei Teilkurzarbeit, also wenn ihr noch ein paar Stunden arbeitet, dann habt ihr einen Anspruch auf Lohnfortzahlung in Höhe des gekürzten Lohnes plus Anspruch auf das Krankengeld in Höhe des Kurzarbeitergeldes. Und das wird auch ausgezahlt durch den Boss und der holt sich das dann hinterher wieder zurück. Ich bin nicht so gut darin, das einzeln auszurechnen und schon gar nicht ad hoc und spontan. Ich brauche dafür Stift, Papier und ein bisschen Zeit und eine Kollegin bei uns aus der V Düsseldorf, die als Steuerfachgehilfin arbeitet, an meiner Seite, die kann das aus dem FF berechnen, solche Geschichten. Wenn euch das interessiert und ihr da mehr zu wissen wollt und vielleicht auch mal Sachen nachgerechnet haben wollt, ob das alles so seine Richtigkeit hat, am 27. Februar macht die Frau Düsseldorf auch nochmal so einen Online-Vortrag im Rahmen der V Düsseldorf Akademie, Bildungsakademie, und da macht den Vortrag dann die Kollegin. Und die kann das dann gegebenenfalls auch mal mit euch zusammen nachrichten, wenn ihr das haben wollt und für euch spannend findet. Was ist jetzt also, jetzt wisst ihr also so ein bisschen grob, was Kurzarbeit ist und dass der Boss das beantragen muss. Aber manchmal kann man sich auch überlegen, was passiert eigentlich davor. Also der Boss will die Kurzarbeit anmelden. Was tun Arbeiterinnen und Arbeiter oder was können sie tun, was haben sie für Möglichkeiten? Betriebe mit Betriebsrat, da ist es zwingend erforderlich, dass der Betriebsrat das mitbestimmt und zwar auch umfassend. Das ist im Betriebsverfassungsgesetz geregelt und da reicht es tatsächlich nicht aus, einfach nur den Betriebsrat zu unterrichten oder dass der Betriebsrat einfach nur so das eingereichte Papier vom Boss einfach so abnimmt. Allerdings ist auch klar, wo kein Kläger, da kein Beklagter. Aber es hängt da tatsächlich stark dann von dem entsprechenden Betriebsrat oder der entsprechenden Personalvertretung ab, wie die drauf sind und wie die ticken, ob und was sie da vielleicht für euch noch rausholen, für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Und das ist natürlich sehr stellvertretend, aber so ist der Betriebsrat gesetzesmäßig angelegt. Da hat der Betriebsrat, weil er eben halt umfassend und zwingend mitbestimmen muss, Einfluss darauf, auf das Wann und wie lange der Einführung von Kurzarbeit, auch den Umfang der Kurzarbeit, also wie viele Stunden und alle weiteren Modalitäten. Und er kann auch Einfluss darauf nehmen, ob der Betrieb noch ausgleicht und aufstockt. Ja, das heißt, wenn Kurzarbeit angemeldet ist und man entsprechend weniger Geld verdient, was ja dann schlussendlich über die Staatskasse auch fließt, dann kann der Chef, der Boss immer noch sagen, okay, ich stocke das auf 80, 90 oder sogar 100% eures alten Lohns. Das könnte der Betriebsrat da vereinbaren. In Betrieben ohne Betriebsrat, da ist ganz klar, dass Kurzarbeit grundsätzlich nur mit der Zustimmung der betroffenen Arbeiterinnen und Arbeiter funktioniert. Diese Zustimmung, und zwar tatsächlich auch einzeln, ja, muss der Chef beim Jobcenter, wenn er die Kurzarbeit beantragt, mit vorlegen. Und das ist natürlich jetzt so eine Sache, wenn ihr im Arbeitsvertrag das schon geregelt habt, das kann sein, dass ihr da irgendwo einen Paragraphen habt, in dem was zum Thema Kurzarbeit drinsteht, dann kann der Boss gegebenenfalls auf Grundlage dieses Paragraphen Kurzarbeit einfach anordnen. Wenn nicht, dann ist das eure große Stunde in Anführungsstrichen, euch zu organisieren am Arbeitsplatz, euch kollektiv zusammenzuschließen und zu beschließen darüber, und zwar ihr selbst, unter welchen Bedingungen ihr die Zustimmung zur Kurzarbeit geben würdet. Das ist natürlich ganz klar, dass das auch eine Gefahr in sich birgt. Da müsst ihr mit den Kolleginnen und Kollegen ganz genau darauf schauen, wie ist euer Betrieb eigentlich aufgestellt? Wie viele Rücklagen hat der? Vielleicht auch, wie sehr hängt der Chef an seiner Firma? Wie viele private Rücklagen hat der? Dass ihr sagen könnt, okay, wir wollen bestimmte Dinge halt einfach haben, wie zum Beispiel einen Ausgleich, dass wir hinterher nicht mit weniger Geld nach Hause gehen als vorher. Das kann aber natürlich unter Umständen auch bedeuten, dass die Firma eventuell pleite geht. Dann ihr euren Arbeitsplatz verliert, immer etwas ganz Schlimmes für die sozialpartnerschaftlichen Gewerkschaften des DGB. Deswegen raten die immer allen Mitgliedern und natürlich auch ihren Betriebsräten auf jeden Fall zu Kurzarbeit zuzustimmen und sind relativ harmlos in der Verhandlungsführung. Ihr könntet das aber tatsächlich, wenn ihr in einem Betrieb ohne Betriebsrat arbeitet und euch organisiert und gut organisiert seid, auch ganz anders handhaben. Wichtiger Punkt auch ist die Quarantäne. Im Moment wird ja vorgeschrieben, vor allen Dingen für Leute, die reisen, aus bestimmten Ländern kommen, da müssen die in Quarantäne gehen. Aber Quarantäne betrifft ja nicht nur Individuen, sondern eventuell auch ganze Betriebe. Wenn ein Betrieb unter Quarantäne gestellt wird, dann gibt es die sogenannte Verdienstausfallentschädigung, die ist geregelt im Infektionsschutzgesetz. Also, ihr seht jetzt wieder, wir haben schon Gesetze, wie das Kündigungsschutzgesetz, wir hatten Gesetze wie das Bürgerliche Gesetzbuch oder jetzt das Infektionsschutzgesetz. Das deutsche Arbeitsrecht ist wirklich verteilt über viele, viele verschiedene Gesetze und da in verschiedensten Paragraphen versteckt. Hier in Paragraph 56 des Infektionsschutzgesetzes. Das Geld, diese Verdienstausfallentschädigung, die solltet ihr in den ersten 6 Wochen vom Boss ausgezahlt bekommen, der sich das Geld wiederum von der Behörde zurückholt. Das heißt, er tritt eine Vorleistung. Nach diesen 6 Wochen, wenn die Quarantäne so lange aufrechterhalten wird, würdet ihr es direkt von der Behörde bekommen. Es kann aber passieren, dass aus irgendeinem Grund der Boss, wenn der Betrieb unter Quarantäne gestellt wird, euch die Löhne nicht auszahlt, also dieses Verdienstausfallentschädigung nicht auszahlt. Dann müsst ihr euch möglichst schnell direkt an das entsprechende Landesamt oder die entsprechende Landesbehörde wenden, damit ihr euer Geld bekommt. Warten hat da keinen Zweck. Wenn ihr im Laufe der Quarantäne tatsächlich erkranken solltet, dann erhaltet ihr ganz normal die Entgeltvorzahlung bei Krankheit. Und zwar 6 Wochen lang. Danach, wenn ihr dann immer noch krank sein solltet, Krankengeld von der Krankenkasse. Und das betrifft dann nicht nur Corona, sondern auch alle anderen Krankheiten. Ihr würdet dann halt einfach als AU entsprechend einen Lohn bekommen oder das Geld bekommen. Wenn man jetzt individuell in Quarantäne ist, dann ist es immer noch so, dass ganz grundsätzlich der Boss verpflichtet ist, den Lohn weiterzuzahlen. Da steht wieder im bürgerlichen Gesetz, Buch. Es gibt eine Rechtsprechung zu, für wie lange. Das sind auch hier diese 6 Wochen. Es kann allerdings sein, dass es Tarifverträge oder Arbeitsverträge gibt, die da eingreifen und solche Zahlungen entweder ausschließen oder begrenzen. Da muss man also dann gegebenenfalls schauen. Ansonsten ist auch hier das so geregelt, wie bei der Quarantäne im Betrieb. Es greift also eine staatliche Entschädigungszahlung, auch wieder nach dem Infektionsschutzgesetz. Und auch da, ist der Boss quasi wieder in Vorleistung und holt sich das wieder zurück. Und auch wenn du in dieser persönlichen Quarantäne krank wirst, auch da gelten wieder die normalen Regeln für Krankheit, wie ihr das vielleicht kennt. Jetzt ist es ja aber auch so, dass man vielleicht selber sich denkt, Moment mal, ich würde gern zu Hause bleiben, weil sonst werde ich vielleicht angesteckt. Vielleicht einfach deshalb, weil irgendeiner seine Maske auf der Arbeit immer falsch trägt oder sonst was. Und da ist dann die Frage, darf ich eigentlich einfach so zu Hause bleiben, nur weil ich Angst habe, mich anzustecken? So. Nur in Anführungsstrichen. Die klare Antwort ist nein. Man hat sich mit dem Arbeitsvertrag verpflichtet, zu arbeiten, seine Arbeitskraft, also seine eigene Lebenszeit, zur Verfügung zu stellen. Und das muss man tun. Die einfache Angst vor Ansteckung berechtigt uns leider nicht, zu Hause zu bleiben, egal wie vernünftig das gegebenenfalls wäre. Auch die Geschichte, dass man sagt, naja gut, ich könnte doch von Homeoffice oder auch im sogenannten Mobile Office arbeiten. Ich bestehe jetzt darauf, das einfach zu machen, weil ich weiß, das funktioniert. Auch das funktioniert nicht im Sinne von, dass man das machen kann oder dass man darauf bestehen kann. Einerseits sind zwar die Bosse jetzt angewiesen, per Verordnung Homeoffice oder Mobile Office zu ermöglichen und anzubieten. Andererseits müssen sie es aber nicht tun. Und die Arbeiterinnen und Arbeiter selbst haben kein Recht darauf zu bestehen. Wenn also der Arbeitgeber, der Boss meint, das funktioniert nicht, aus irgendeinem Grund musst du im Betrieb anwesend sein, das geht nicht im Homeoffice oder im Mobile Office, dann musst du in den Betrieb kommen. Wahrscheinlich wird es so sein, zumindest bei den Jobs, die auch im Homeoffice und beim Mobile Office erledigt werden können, dass der Boss nicht darauf besteht, dass du die ganzen 5 oder 6 Arbeitstage, die du in der Woche hast, im Büro bist oder an dem Arbeitsplatz, aber an mehr Arbeitstagen, als dir vielleicht persönlich lieb ist. Und dann sagt er vielleicht, okay, Montags, Dienstag ist Präsenz, den Rest der Woche darfst du von zu Hause arbeiten oder von mobil arbeiten. Aber da hat der Boss eben halt eine sehr starke Mitbestimmung und kann sagen, nein, in den Betrieb. Das führt uns zum nächsten Punkt. Wenn man darauf bestehen möchte, ja zu Hause zu arbeiten, dann hat das natürlich was mit dem Arbeitsschutz zu tun, also dem Schutz vor Ansteckung. Und es gibt ja schon ein Arbeitsschutzgesetz und das gilt natürlich weiter. Gleichzeitig gibt es so etwas wie die sogenannte Fürsorgepflicht, die ist auch wieder im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Und beides zusammen führt dazu, dass zumindest theoretisch der Boss eigentlich alles dafür tun muss, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter ihre Arbeit auch gefahrlos erledigen können. Das ist tatsächlich sehr theoretisch, weil es gibt viele Berufe, die sind halt einfach gefährlich. Und diese gefahrlose erledigen können, bezieht sich dann eben halt auf bestimmte Rahmenbedingungen. Wenn du zum Beispiel Dachdecker oder Dachdeckerin bist, dann ist das immer ein gefährlicher Job. Da muss der Boss halt nur zur Verfügung stellen, dass du entsprechende Arbeitsschutzkleidung hast und vielleicht ein Seil, mit dem du dich sichern kannst. Ja? In diesem Rahmen bewegt sich das dann. Für Corona gibt es aber extra Verordnungen, die sogenannten SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung. Die ist jetzt in ihrer aktuellen Version nochmal am 27. Januar in Kraft getreten. Die verschärft einige der Regelungen, die es momentan schon gegeben hat, und erweitert sie um ein paar Regeln. Eine dieser Regeln ist zum Beispiel, dass der Chef verpflichtet ist, Homeoffice anzubieten. Vieles andere kennt ihr. Das ist die Pflicht, für Hygienemittel zu sorgen, also ausreichend Seife, aber auch Desinfektionsmittel, Arbeitsplätze so einzureichen, dass Mindestabstände gewahrt sind, Personenzahlenbegrenzungen, gemessen an den Quadratmeterzahlen der Räume und. Also das ist gut in dieser Arbeitsschutzverordnung nachzulesen, woran sich da der Chef theoretisch halten muss. Das Ganze gilt erst einmal bis zum 15. März. Da müssen wir mal schauen, ob das alles verlängert wird oder nicht. Das eine mit dem Homeoffice habe ich schon erzählt, dass sie dazu verpflichtet sind, das anzubieten. Die Mindestflächen pro Arbeiterin, wenn mehrere Leute in einem Raum sein müssen. Ist im Moment auf 10 Quadratmeter festgelegt. Ihr erinnert euch vielleicht daran, in den letzten Tagen ging das ein bisschen durch die Medien. Für den Einzelhandel gilt gerade eine Quadratmeterzahl von mindestens 20 Quadratmetern pro Kunde, pro Kundin. Das heißt, innerhalb der Firma selbst, wenn ihr irgendwo arbeitet, ist das schon nur halb so groß. In diesem Sinne erkennt ihr vielleicht auch nochmal, wie die Gewichtung ist bei diesen Schutzmaßnahmen, die der Staat für Arbeiterinnen und Arbeiter in ihrer Rolle als Arbeiterinnen und Arbeiter sich ausdenkt und wie er eingreift in unserer Rolle als Konsumentinnen und Konsumenten. Wenn man in Betrieben arbeitet mit 10 oder mehr Beschäftigten, dann muss der Chef versuchen, in feste Arbeitsgruppen einzuteilen. Also zum Beispiel zu sagen, hier die Arbeiterinnen und Arbeiter A, B, C und D bilden eine Arbeitsgruppe und machen immer die Schicht von bis und wechseln auch diese Schichten nicht. Einfach um Kontakte da zu vermeiden und so das Risiko für Ansteckungen und Weitergabe von Viren zu verhindern. Maskenpflicht nur dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern bei der Arbeit nicht eingehalten werden kann oder wenn es Kundenkontakte und solche Sachen gibt. Dann gibt es natürlich auch die Maskenpflicht. Wichtig auch dabei, dass die medizinischen Schutzmasken, also nicht Alltagsmasken, nicht die OP-Masken, sondern medizinische Schutzmasken, also sprich FFP2-Masken, die müssen vom Betrieb zur Verfügung gestellt werden. Die müssen also nicht die Arbeiterinnen und Arbeiter sich selber besorgen, auf ihre eigenen Kosten. Jetzt nochmal kurz drei Punkte, die ich anreißen möchte zu dem Thema überhaupt was tun, um die eigenen Rechte auch unter den Bedingungen der Pandemie zu verteidigen. Und das ist eigentlich das, was wir oder was auch ich immer allen sage: Informier dich, organisier dich, agitiere. Informationen sind ganz wichtig. Die müsst ihr euch täglich selber besorgen. Ihr müsst auf dem Laufenden sein, wie sich die gesetzlichen Regelungen verändern unter den verschiedenen Aspekten, die euch und eure Arbeit da betreffen. Weil nur wenn ihr wirklich informiert seid und das auch aus dem FF könnt und da aktuell seid, nur dann könnt ihr erstens anderen Leuten helfen und diese Informationen weitergeben, könnt dem Boss gegenüber selbstsicher auftreten und vor allen Dingen im vollen Brustton der Überzeugung das in Anspruch nehmen, was uns dieser Staat, und das ist wenig genug, als Rechte zubilligt. Oder eben halt umgekehrt den Bossen als Pflichten auferlegt. Aber das müsst ihr überhaupt wissen. Wenn ihr nicht wisst, dass es ein Mindestlohngesetz gibt, wonach ihr mindestens den Mindestlohn zu bekommen habt, dann arbeitet ihr eben, wenn ihr Pech habt, auch für 5 Euro in der Kneipe oder für 6,50 Euro auf dem Bau. Wenn ihr das wisst, dann nehmt ihr solche Jobs entweder nicht an oder ihr tut es, weil ihr wisst, dass ihr hinterher vor Gericht gehen könnt, um das Geld trotzdem zu bekommen. Wichtig ist aber nicht einfach nur das zu wissen und vor allen Dingen nicht einfach nur in diesem juristischen Rahmen, weil der ist oft schwach und man begibt sich damit, wenn man vor Gericht geht, auch einfach nochmal an eine Instanz, die vorgibt, neutral zu sein, die aber Teil dieses Systems ist, das die Bosse schlussendlich bevorzugt. Und lasst über euch entscheiden. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr anfangt, euch zu organisieren. Sprich, mit euren Kollegen und Kolleginnen euch zu unterhalten, euch auszutauschen, die Informationen kursieren zu lassen, auch euch über solche Sachen zu unterhalten, die die Bosse oft nicht wollen, dass man sich darüber unterhält. Zum Beispiel, wie sind die eigenen Arbeitsbedingungen, wer bekommt eigentlich wie viel Lohn und solche Geschichten, um dann zu schauen, wie man diese Problematiken kollektiv angehen kann. Da ist es als erster Schritt wichtig, dass ihr, wo immer ihr auch arbeitet, ob ihr 1, 2 oder 3 Jobs habt, dann müsst ihr gegebenenfalls auf allen diesen Jobs das machen, dass ihr überall schaut, dass ihr am Anfang 2, 3, 4 vertrauenswürdige Kolleginnen und Kollegen um euch rum schart und in dem Bewusstsein das tut, dass ihr der organisatorische Kern seid, von dem aus ihr den gesamten Betrieb, also alle Arbeiterinnen und Arbeiter, die in diesem Betrieb sind, organisiert. Und zwar unabhängig davon, unter was für einem Vertrag die arbeiten, ob die über eine Zeitfirma gekommen sind, einen Werkvertrag haben, ein Praktikum machen, festangestellt sind oder befristet angestellt sind. All das darf bei der Idee des sich Organisierens nicht im Weg stehen, auch wenn man für alle diese Punkte eine spezifische Form der Organisation bzw. der Ansprache vielleicht finden muss. Und da sind wir nicht beim letzten Punkt der Agitation. Wenn ihr diesen Kern habt, es müssen nicht 4 oder 5 Leute sein, 1, 2 reichen da völlig aus. Ihr solltet das nicht ganz alleine machen, aber dann geht es darum, die Kolleginnen und Kollegen aktiv über ihre Rechte zu informieren, aktiv darüber zu informieren, welche Pflichten der Boss eigentlich hat und wo all das gebrochen und nicht eingehalten wird, um mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam darüber zu diskutieren, welche Möglichkeiten ihr habt, Einfluss zu nehmen und wann und wie ihr am besten welche Forderungen aufstellt und ihnen auch Nachdruck verleihen könnt. Das hilft dann, wenn ihr das richtig angeht, nämlich auf der Basis der sogenannten gegenseitigen Hilfe und der direkten Aktion, hilft es für euch selbst und für die Kolleginnen und Kollegen eigentlich eure kollektive Stärke zu erkennen und mehr Mut und mehr Kraft zu entwickeln, als ihr euch vorher vielleicht so gedacht habt. Ein Beispiel will ich kurz geben. Ich hatte das vorhin schon mal angeschnitten, nämlich bei der Kurzarbeit in einem Betrieb ohne Betriebsrat. Eben weil das so ist, dass der Boss von allen Arbeiterinnen, die er in die Kurzarbeit schicken möchte, eine schriftliche Zustimmung benötigt, ist das eigentlich ein idealer Punkt für kollektive Verhandlungen. Und eine ideale Forderung wäre zum Beispiel, das Kurzarbeitergeld auf 100% aufzustocken oder zu schauen, wer von euch könnte eigentlich im Homeoffice arbeiten, dann zu fordern, dass all die Leute, die eigentlich im Homeoffice arbeiten könnten, in halt Homeoffice Plätze bekommen, wenn sie das wollen. Und vielleicht dann auch direkt zu sagen, okay, dann soll das aber auch wirklich richtiges Homeoffice sein und eben halt nicht nur unter den Bedingungen der Pandemie mal von zu Hause aus arbeiten. Sprich, der Chef soll natürlich für die Leute, die im Homeoffice gehen, so etwas wie einen Arbeitstisch, einen entsprechenden Stuhl, einen Arbeits-PC und so weiter und so fort anschaffen, damit das dann da ist und nicht privat angeschafft werden muss. Ja, jetzt habe ich auch gut 45, 50 Minuten geredet. Ich hoffe, ihr habt folgen können und ich hoffe, ich habe 1, 2 Sachen beantworten können und bedanke mich erstmal für das konzentrierte Zuhören. Dankeschön. Jasper, du hast mehrere Fragen. Bitte. Ja, ich habe eine Frage zu diesen Arbeitszeitkonten. Und zwar arbeite ich in einer Zimmerei und da gilt ein Bundesrahmentarifvertrag. Und da steht drin, dass bis zu 30 Minusstunden zulässig sind. Und das halt ausgeglichen werden muss innerhalb von 12 Monaten. Heißt das, dass wenn der Betrieb jetzt wegen Corona keine Arbeit hat, dass er mich dann einfach nach Hause schicken kann und mir 30 Minusstunden aufschreiben kann? Ja, genau. Das heißt, du kannst laut diesen Regelungen dieses Tarifvertrages jeden Monat 30 Minusstunden oder insgesamt 30 Minusstunden aufbauen. Und da müsste man genau schauen im Tarifvertrag, wie es da formuliert ist, also ob das pro Monat 30 Minustunden sind oder ob es insgesamt 30 Minustunden sind. Aber wenn du dann das Zeitkonto quasi mit den entsprechenden Minusstunden gefüllt hast oder bis das entsprechend ausgeschöpft ist, kann dein Chef dich nach Hause schicken, ja. Danke. Ja, hallo, kann man mich hören? Sehr gut. Gut, prima. Also WM heißt nicht Weltmeister, sondern Wortmeldung. Das bin ich so gewohnt, deswegen habe ich es wieder so geschrieben. Ja, ich bin in der glücklichen Lage, nicht mehr arbeiten zu müssen. Ich bin in Rente, aber im Rahmen der EVU-Tätigkeit kommt es auch immer wieder zu Beratungen. Insofern ist es ganz gut, über diese Geschichten einigermaßen Bescheid zu wissen. Ich habe mir 7 Fragen notiert. Die möchte ich nicht alle jetzt gleichzeitig stellen, aber eine erste Frage wäre zum Beispiel, wenn das Kurzarbeitergeld, also die Kurzarbeit angeordnet wird und die wird abgestuft und ich komme mit dem Geld nicht über die Runden, kann ich dann ergänzend Grundsicherung beantragen bei der Agentur oder wie ist, kann man sagen, der Bedarf auffüllbar? Ja, das ist eine einfache Frage, auf die es 2 unterschiedliche Antworten gibt. Beantragen kannst du. Und der zweite Teil der Antwort ist, es ist nicht sicher, dass du dann Geld bekommst, dass du so viel Geld bekommst oder überhaupt Geld bekommst dann vom Jobcenter, dass du selber über die Runden kommst. Weil das Jobcenter hat Vorgaben, und wird das ganz genau berechnen und wird sagen, auf Grundlage der Gesetze, das ist das Sozialgesetzbuch 6, 7, 8, 9 oder 10, das weiß ich gerade nicht auswendig, und wird dann sagen, okay, auf Grundlage des Gesetzes hast du diesen Regelbedarf, du unterschreitest den, deswegen bekommst du ergänzend Hartz IV, oder die sagen, naja, du bist da knapp drüber, deswegen kriegst du nichts. Aber den Antrag stellen kann man immer. Und wenn man unterhalb des Satzes ist, dann bekommt man auch ergänzende Unterstützung vom Jobcenter. Okay, danke. Sehr gerne. Ja, wir können uns ja abwechseln, Hans-Peter. Ich hätte nämlich noch eine Frage, beziehungsweise ja, eine Freundin von mir, die hatte einen Risikokontakt und wurde dann nach Hause geschickt von ihrem Chef und konnte nicht arbeiten. Das ist dann der Fall, wo der Chef das verdächtigt und deshalb in Annahmeverzug kommt und weiter den Lohn zahlen muss. Genau. Dann, weil er kann ja nicht davon ausgehen, dass sie krank ist. Ja. Aber er kann vermuten, dass sie sich eventuell angesteckt hat, und damit wäre er in Annahmeverzug. Wenn er vermuten würde, dass sie krank ist und dafür auch einen Hinweis hätte, dann könnte er vielleicht sagen, geh doch mal zum Arzt und hol dir eine AU. Dann würde der Lohn aber trotzdem weiter bezahlt werden, dann nämlich im Sinne des Lohnfortzahlungsgesetzes. Ich sag mal immer Punkt, wenn ich fertig bin. Punkt. Meine Frage bezieht sich, also ich bin neu in einem Betrieb. Ich bin seit Januar also seit einem Monat, und ich habe eine Probezeit von 6 Monaten. Was könnte der Betrieb, mich entlassen, wenn ich in der Probezeit Corona-positiv werde? Leider ja. Das Problem bei Probezeiten ist, dass das auch nochmal so ein Mittel ist für Bosse, Leute schnell und sicher wieder loszuwerden. Ursprünglich ist die Probezeit mal eingeführt worden mit der Idee zu sagen, naja, Arbeiterin und Boss müssen gucken, ob die auch wirklich zusammenpassen und vertrauensvoll miteinander arbeiten können. Faktisch ist es aber tatsächlich ein Instrument für die Bosse, Leute auszusieben und tatsächlich schnell und problemlos zu entlassen. Weil in dieser Probezeit gilt die verkürzte Kündigungsfrist von 14 Tagen. Und vor allen Dingen braucht man in der Probezeit keinerlei Begründung für die Entlassung. Das heißt, da greift dann eben halt auch das Kündigungsschutzgesetz nicht mehr, selbst wenn der Betrieb groß genug ist. Wenn du in der Probezeit entlassen bist, bist du in der Probezeit entlassen, Punkt. Ja, dafür nicht bedanken, Felix. Das ist nämlich leider eine sehr traurige Wahrheit. Und wir haben in Düsseldorf eine Reihe von Menschen, die nicht aus Deutschland kommen. Die sind spätestens an dem Punkt immer sehr erschüttert, was möglich ist. Das hätten die vorher immer nicht gedacht. Ja, Hans, Peter oder? Okay, da niemand, da gerade niemand eine Frage formuliert, dann klinke ich mich nochmal ein. Angenommen, da ist ein kleiner Betrieb ohne Betriebsrat. Ab 5 Mitarbeiterinnen muss man, kann man ja einen Betriebsrat gründen, aber das ist ein kleiner Betrieb, kein Betriebsrat. Und dann müssen bei der Anordnung von Kurzarbeitergeld alle Beschäftigten zustimmen. Jetzt stimmt aber eine Person nicht. Wie geht denn das dann aus? Ja, die Zustimmung ist quasi wirklich individuell gebunden. Das heißt, der Boss ist nicht darauf angewiesen, dass alle Arbeiterinnen dem zustimmen, sondern nur die Arbeiterinnen müssen zustimmen, die er in Kurzarbeit schicken möchte. Wenn es also optimal läuft, dann stimmt schon quasi die eine Person, die er sowieso nicht in Kurzarbeit schicken wollte, nicht zu. Oder aber er beißt halt in den sauren Apfel und sagt, naja, ich kann halt nur 4 von 5 oder 9 von 10, das ist ja egal, wie groß der Betrieb ist, solange es keinen Betriebsrat gibt, muss er von jeder einzelnen Person, die er in Kurzarbeit schicken möchte, die Unterschrift haben. Wenn dann jemand die verweigert und nicht gibt, dann kann er diese Person nicht in Kurzarbeit schicken. Aber eben halt nur diese eine Person, nicht alle anderen halt schon. Okay, danke. Bitte. An Alex, David und Rachel und Ronja, wenn ihr Fragen habt, da ihr ja nur mit dem Kopfhörer, beziehungsweise nur mit dem Kopfhörersymbol hier auftaucht, also nicht sprechen könnt, ihr könnt Fragen sonst auch gerne in den öffentlichen Chat schreiben, wenn ihr welche habt. Ja, bitte. Ja, da habe ich leider keine guten Nachrichten für dich. Also das eine ist natürlich immer, du kannst immer zum Boss gehen und kannst das genauso vortragen, wie du es gerade gesagt hast. Also sprich, kannst darauf hinweisen, dass die Arbeitgeber ja momentan oder die Bosse ja momentan per Verordnung dazu angehalten sind, eigentlich feste Arbeitsgruppen zu bilden, feste Teams zu bilden, und sich an die entsprechenden Hygienemaßnahmen zu halten, beziehungsweise die so einzurichten, dass man sich daran halten kann. Sie sind auch verpflichtet, die Arbeiterinnen und Arbeiter darauf hinzuweisen, dass sie sich selbst eben halt auch an die Arbeitsschutzmaßnahmen halten sollen. Sie können, wenn Leute das nicht machen, theoretisch auch ermahnen oder sogar auch abmahnen. Das setzt aber alles einen relativ großen Willen bei den Bossen voraus, in diesem Sinne dann zu handeln. Wenn die das nicht tun und nicht wollen, dann wäre der Schritt, über die Berufsgenossenschaft zu gehen oder über das Gesundheitsamt zu gehen und zu sagen, hier, da wird sich nicht an bestimmte Vorgaben gehalten. Beides kann wirksam sein, beides ist ein relativ großer Druck. Die Arbeitgeber, also gerade Berufsgenossenschaften, sind da normalerweise, was Arbeitsschutzmaßnahmen angeht, relativ hinterher. Aber das ist eben halt auch wieder was, wo man das an jemand nach außen delegiert, in der Hoffnung, dass das dann einen Einfluss hat und das verändert. Tatsächlich die beste Möglichkeit wäre eine zu sagen, man organisiert sich mit den Kolleginnen und Kollegen. Aber du hast das ja schon angedeutet. Ganz offensichtlich ist das so, dass einige von diesen Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel, ich sag mal, weniger intensiv darauf achten, die entsprechenden Arbeitsschutzmaßnahmen auch umzusetzen. Da wird es dann natürlich schwierig, genau mit diesen Leuten sich dann zusammenzutun und zu sagen, wir wollen aber, dass die Arbeitsschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Das ist dann vielleicht ein bisschen schwieriger, ein bisschen komplizierter. Da ist tatsächlich die Frage, welche Kolleginnen und Kollegen hast du, die da einen ähnlichen Standpunkt haben wie du? Und kriegt man die dann dazu, dass man mal in einer Gruppe beim Boss aufschlägt und sagt, hier, wir wollen das aber gerne so und so haben? Also, wenn du zum Beispiel, ich sage das jetzt mal so, in deinem Team, mit dem du gute Erfahrungen hast und wo das gut funktioniert, sagst, okay, wir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Leute, wir gehen jetzt mal geschlossen zum Chef oder zur Chefin und sagen, pass mal auf, wir hätten das gerne so und so und so und nicht anders, dann könnte das Eindruck schinden, weil es eben halt nicht mehr einzeln vorgetragen ist, sondern von einer ganzen Gruppe vorgetragen ist. Und wenn das dann auch noch mit Hinweis auf die Gesetzeslage und der Möglichkeit, dass man ja eventuell auch noch anders handeln könnte, nämlich Dritte involvieren, Gewerkschaft, Behörden, Genossenschaften, dann hat das vielleicht nochmal einen anderen Nachdruck. Das könnte ich mir vorstellen, dass das eine Möglichkeit wäre. Aber das wirst du für deinen konkreten Arbeitsplatz besser wissen, als ich. Punkt. Ja. Genau, die kommt noch oben drauf, habe ich jetzt hier gar nicht erwähnt. Unter dem Aspekt ist tatsächlich das Einfachste vielleicht hinzugehen und zu sagen, so pass mal auf, also wenn es so ein Team gibt, in dem du bist, wo das gut läuft und in dem du bleiben möchtest, dann vielleicht einfach nur zu sehen, zu sagen, okay, dieses Team geht halt mal komplett hin und sagt, pass mal auf, Boss oder Chefin, die Verordnung sieht vor, du sollst Teams bilden, ne, die mehr oder weniger geschlossen sind. Wir sind ein mehr oder weniger geschlossenes Team. Für uns ist das wichtig, dass wir so zusammenarbeiten. Und solange die Inzidenzen nicht unter, jetzt ist, glaube ich, das Zielwert ist jetzt 35, solange das nicht 35 erreicht hat, würden wir gerne auch in diesem Team so bleiben und eben halt nicht neu zusammengewürfelt werden. Mit Verweis auf die Verordnung könnte das vielleicht helfen. Aber wie gesagt, da kennst du deine Chefin oder deinen Chef besser als ich und du kennst deine Kolleginnen und Kollegen besser als ich. Und ich kann nur raten, das mal auszuprobieren. Und du weißt, wie groß die Erfolgsaussichten sind oder kannst das besser abschätzen als ich an deinem Arbeitsplatz. Punkt. Ja, vielleicht eine sehr spezielle Frage. Eine gute Bekannte von mir arbeitet bei einer städtischen Behörde im Beratungskontext. Und der Dienstherr, wie so schön heißt, hat angeordnet, dass die zu Beratenden, wenn sie es wünschen, auch ohne Maske beraten werden können. Also es obliegt einseitig den zu Beratenden, ob sie sich entscheiden, ein Gespräch oder nicht. Ist das statthaft? Nein. Es gibt Verordnungen. Zum Thema Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz und die müssen eingehalten werden. Da kann so ein einzelner Dienstherr nicht willkürlich sagen, wenn ihr wollt, dürft ihr darauf verzichten, sondern das ist tatsächlich so, dass wenn es eine Maskenpflicht zum Beispiel gibt, dass man sich auch an die Maskenpflicht halten muss. Die gilt in geschlossenen Räumen, abhängig von der Quadratmeterzahl, der Anzahl der Personen und der Abstände. Das heißt, wenn da eine Beratungstätigkeit gemacht werden kann und pro Person 10 Quadratmeter zur Verfügung stehen, die in diesem Raum sich aufhalten und die Abstände zwischen der Beratenden und der zu Beratenden eingehalten wird oder eingehalten werden kann, und dann darüber hinaus der Raum auch gelüftet werden kann, und zwar in einer Durchzugslüftung, nicht so Fenster auf Kippe, dann würde das vielleicht gehen, aber normalerweise eigentlich nicht. Also die Behörden müssen sich an die Gesetze und Verordnungen schon halten. Okay, danke. Vorhin hatte irgendwann mal der Alex was getippt, aber ich sehe hier weder im Chat noch in den geteilten Notizen etwas. Alex, wenn du eine Frage hattest, tippe doch einfach nochmal. Ansonsten dann bitte. Wunderbar. Ja, ich habe noch eine Frage, und zwar hat eine Freundin Kurzarbeit und da geht es drunter und drüber und manchmal muss sie mehr arbeiten, als wie viel jetzt eigentlich zugelassen ist von der Kurzarbeit, also mehr als 60%, wie das da angemeldet ist, und hat da große Sorge, dass sie sich selber strafbar macht. Und da würde ich nochmal nachfragen zu dem Thema. Ja, sie selbst macht sich nicht strafbar, der Boss gegebenenfalls schon. Genau diese Frage würde ich dich mal bitten, gleich einmal in den öffentlichen Chat zu schreiben, schön formuliert. Die würde ich dann nämlich mal mitnehmen und meiner Kollegin von der VfL Düsseldorf schicken, die am 27. zum Thema Kurzarbeit und Corona und Arbeitsrecht unser Akademie-Seminar macht. Weil das ist eine wichtige Frage, die sicherlich viel häufiger vorkommen wird. Ich selbst arbeite ja in einer Druckerei und da war auch Kurzarbeit angemeldet und auch da gab es Situationen, wo die Leute mehr gearbeitet haben, als sie eigentlich hätten arbeiten sollen, laut diesen Kurzarbeiten, die ausgemacht worden sind. Also insofern eine spannende Frage, die ich dir jetzt nicht genauer beantworten kann, als wie ich das gerade gemacht habe. Sie selbst macht sich nicht strafbar dadurch, also aber gegebenenfalls halt der Boss. Welche Konsequenzen das hat oder hätte, weiß ich nicht. Das zu wissen, würde aber helfen, auch zu überlegen, ob und welche individuellen bzw. kollektiven Maßnahmen man vielleicht in Betrieb ergreifen kann, um sich da auch zur Wehr zu setzen. Punkt. Ja, sehr schön. Ich versuche das jetzt sehr schön zu formulieren. Sehr schön, danke. Hans-Peter, glaube ich, nochmal, oder? Ja, richtig. Wenn Kurzarbeitergeld also Kurzarbeit angeordnet ist, gibt es Kurzarbeitergeld. Und du hast geschrieben, dass die Entgeltpunkte weiterlaufen in Berlin, zum Beispiel, also für die Rente. Die sind aber dann dementsprechend weniger. Die würden nicht dann irgendwie aufgestockt, als ob ich voll arbeiten würde. Das ist eine gute Frage. Auch da würde ich dich bitten, die mal genau so zu formulieren und in den Chat zu schreiben, weil auch das so eine Spezialfrage ist, die meine Kollegin viel besser beantworten kann als ich. Weil ihr vielleicht am 27. Februar nicht alle Zeit habt, an diesem Termin der Frau Düsseldorf Akademie teilzunehmen. Wenn ihr Lust habt und mir noch eure E-Mail-Adressen da lasst, dann würde ich die Kollegin bitten, euch die Antworten auf diese Fragen und vielleicht, wenn da noch ein oder zwei mehr auftauchen, die ich jetzt nicht beantworten kann, die sie aber beantworten kann, dann würde ich sie bitten, euch per Mail die Antwort darauf zu schicken. Ja, ad hoc, bitteschön. Ad hoc würde ich sagen, dass das normal weiterläuft und hinterher nicht sich auswirkt, zum Beispiel auf die Rentenkasse mit der Rentenzahlung und solche Geschichten. Aber das ist jetzt nur so eine Ad-hoc-Vermutung von mir und kein Wissen. Ja, danke Jasper, dass du das aufgeschrieben hast. Das werde ich schon mal kopieren und für eine E-Mail vorbereiten an die Kollegin. Die Frage vom Jasper habe ich. Die Frage vom Hans-Peter habe ich auch. Und jetzt wäre noch die Frage, wollt ihr, dass die Kollegin von der Frau Düsseldorf euch die Antworten dazu per E-Mail schickt? Dann müsste ich einmal eure E-Mail-Adressen noch haben. Wunderbar, die E-Mail-Adressen habe ich auch. Ja. Der Jasper ist das. Hallo Jasper. Meine Stimme nicht erkannt. Nein, dafür habe ich dich zu selten gehört, als dass ich so spontan hätte sagen können, jo, das ist doch der Jasper, mit dem habe ich doch schon mal gesprochen. Okay, Hans-Peter, du hattest 7 Fragen und im Moment meldet sich hier gar niemand. Also ist vielleicht noch die eine oder andere Frage im Petto bei dir. Okay, ich schaue gerade mal, Augenblick. Du hast gesagt, dass der Betrieb die Masken unentgeltlich zur Verfügung stellen muss. Mhm. Wenn es nicht der Fall ist, was können denn die Betriebsangehörigen machen? Das ist eine blöde Frage. Ja. Ja, die Frage ist super und es ist wie immer. Alles und nichts. Also es gibt quasi, also man kann sowas immer anzeigen beim Gesundheitsamt und bei der Berufsgenossenschaft. Das ist immer so, das sind diese zwei Behörden oder Institutionen, die dem Boss auf die Decke steigen können und sagen können, hier, das musst du aber eigentlich machen. Die Verordnungen beziehungsweise die entsprechenden Gesetze, auf denen die Verordnungen basieren, sehen da, soweit ich das jetzt gerade im Kopf habe, keine akuten Strafen oder so etwas vor, dass man sagen könnte, okay, tschüss David, das wäre jetzt was, womit man drohen könnte, sagen könnte, so, wenn du das nicht machst, dann passiert aber das und das. Was man machen kann, ist immer natürlich sich zusammentun und tatsächlich als Gruppe auftauchen und sagen, pass mal auf, Boss, hier, du hast Masken anzuschaffen. Wenn die morgen nicht da sind, dann wird nicht gearbeitet. Ja? Jetzt darf man die Arbeit nicht verweigern. Streiks dürfen nur durchgeführt werden, wenn Gewerkschaften dazu aufrufen. Aber da sollte man sich nicht von ins Boxhorn jagen lassen. Man kann das machen. Und je nach Situation wird es sein, dass der Chef dann darauf reagiert und dann in den für ihn sauren Apfel beißt und mal losfährt. Im Moment sind die Baumärkte ja geschlossen, aber Masken gibt es gerade bei Aldi für 88 Cent das Stück, dann wird er sich die Dinger da einkaufen. Oder das zumindest versuchen und dann das tun. Also man muss da selber tätig werden, ist, glaube ich, das Einzige. Und das Beste ist immer, wenn man das kollektiv macht. Okay, danke. Ja. Ich höre mit meinen Fragen soweit durch, dann klinke ich mich mal aus. Danke. Okay, danke Hans-Peter für die Fragen. Ich hoffe, dass ich alles so halbwegs beantworten konnte und nicht nur schlechte Nachrichten hatte. Sehr gut. Ne? Okay, wenn sonst jetzt niemand mehr eine Frage hat, dann würde ich mich auch so langsam verabschieden wollen und noch ein schönes Restwochenende wünschen. Die Folien schicke ich ans Café Noir, damit ihr, wenn ihr die haben wollt, euch von dort besorgen könnt. Ich werde die auch auf die Seite der FAU Düsseldorf packen. Da gibt es einen Bereich unter Materialien, Arbeitsrecht. Da werde ich die auch hinterlegen. Das heißt, ihr könnt euch die auch jederzeit, wenn ihr die braucht, von dort runterladen. So viel von mir. Ja, das ist aber tatsächlich einer von zwei, drei Aspekten, die mir schon seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, auffallen, dass viele Kolleginnen und Kollegen sich sehr mit ihren Chefen identifizieren und mit ihren Bossen identifizieren oder mit dem Betrieb identifizieren und da oft so ein kollektives Wir im Kopf und so haben. Und andererseits, was ich aber fast noch erschreckender finde, sind Leute, die man kennt aus so einem politischen Aktivismus heraus, aus den verschiedensten sozialen Bewegungen, in denen man ja zwischendurch auch noch so aktiv ist und die da sehr viel Wert darauf legen, sich selbst zu organisieren, autonom zu sein und sich da nicht an die Hand nehmen zu lassen und einfach so anderen Leuten hinterher zu rennen. Aber wenn es um den eigenen Beruf geht, um den eigenen Job geht, dann sind die auf einmal ganz klein mit Hut oder genauso wie die anderen Kolleginnen und Kollegen und haben ja oft so Abwehrhaltung und wollen oft nicht mal die eigenen Rechte wissen oder anfangen am Arbeitsplatz für die eigenen Rechte, die man dann hat, vielleicht auch noch einzutreten. Der Hans-Peter hat nochmal einen Nachtrag. Ja, vielleicht gerade ganz kurz, weil du das gesagt hast, die hohe Identifikation mit dem Betrieb, mit dem Arbeitgeber. Ich war bei der Kirche beschäftigt und da gibt es auch kein Streikrecht. Wir haben ja eine Dienstgemeinschaft gebildet. Und da hat auch jeder jeden geduzt. Und dementsprechend hoch war auch im sozialen Bereich die Identifikation. Das heißt, ich habe immer so ein bisschen agitiert, auch eine Betriebsgruppe zu bilden, nebst der Mitarbeitervertretung und Forderungen direkter durchzusetzen. Da war kommen, durchkommen, weil die Identifikation so hoch war aus Glaubensgründen. Ich selbst bin nicht gläubig. Das war erschreckend. Also die Mobilisierung von Kolleginnen, das war fast ein Unding. Ja, das ist gerade ein Fachbegriff dafür ist Tendenzbetrieb. Das ist gerade in Tendenzbetrieben, also das betrifft dann halt nicht nur die Kirchen, sondern zum Beispiel auch sämtliche Betriebe, die dem DGB oder seinen Einzelgewerkschaften gehören. Im Tendenzbetrieb ist das besonders schwierig, weil es eine hohe Identifikation gibt mit dem, was man da tut, mit einer relativ hohen Motivation, das auch zu tun. Und gleichzeitig gibt es für diese ganzen Tendenzbetriebe, eben halt auch nicht nur für die Kirchen, sondern eben halt auch für die anderen, so arbeitsrechtlichen Sonderstatus der Arbeitskampfmaßnahmen und gewerkschaftliche Organisierung, autonome gewerkschaftliche Organisierung tatsächlich erschwert, also noch zusätzlich zu dem, was dann in den Personen begründet ist mit der Identifikation, was das total erschwert. Das ist wirklich immer eine harte Nuss und sehr schwer zu knacken. Wir hatten das in Düsseldorf mal an der Nachtschlafstelle für Obdachlose. Da hatten wir ein paar Leute, die sich organisieren wollen. Und die haben sehr schnell sehr viel Gegenwind bekommen. Zum Glück nicht von den Kolleginnen und Kollegen an der Stelle, wo sie gearbeitet haben. Das war schon positiv überraschend, aber dafür sehr schnell sehr viel Druck von oben. Ja, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich noch nichts passiert war, außer dass sie das quasi intern öffentlich gemacht haben, dass sie vorhaben, sich zu organisieren. Das war rückblickend betrachtet ein sehr großer Fehler, weil das ermöglichte, diesen großen Druck aufzubauen. Ja, aber das können wir.